Kundgabe 1062. Empfangen durch Bertha Dudde am 19.08.1939. Das Glück der Wohnungnahme des Herrn im Herzen. Der mir alles auf Erden opfert, den sehe ich wohlgefällig an. Denn da sein Herz frei ist von allem irdischen Verlangen, kann ich es nun bewohnen. Und mit mir zieht unbeschreibliches Glück in das Herz, das jedoch ganz anders ist als irdisches Glück. Die mich aufgenommen haben in ihr Herz, begehren fortan nichts anderes mehr als meine Gegenwart. Und da sie mich also innig lieben, so wird diesem Begehren Erfüllung. Ich lasse mich finden von meinem Kind. Ich will ja nur dessen Liebe. Ich will, dass es mich sucht und zu mir verlangt. Und dann bin ich immerwährend bereit, mich zu verschenken. Ich gewähre höchstes Glück dem Erdenkind, das zu mir fand. Ich nehme es an mein Herz und speise und tränke es mit meiner Liebe. Doch kann ich nimmer höchstes Glück gewähren dem, der andere Wünsche noch im Herzen trägt. Denn jeder Wunsch, der irdischer Freude gilt, macht meinen Aufenthalt in einem solchen Herzen unmöglich. Denn die Welt und ich sind zwei Pole, die einander entgegengesetzt sind. Es bietet die Welt wohl, irdisch gesehen, unzählige Annehmlichkeiten. Doch nimmer kann sie in ihre Güter, die sie austeilt, das Empfinden der innigen Verbundenheit mit mir einfügen. Es wäre dies so undenkbar, weil zwei so entgegengesetzte Begriffe niemals übereinstimmen könnten. Es kann, wer die Welt liebt und ihren Glanz und Prunk, das Glück nicht greifbar empfinden, das die Anwesenheit des Herrn auslöst. Und umgekehrt wieder wird der Mensch alles Irdische verabscheuen, so ihm dafür die Gnade der Gottverbundenheit gegeben wird. Ich umfasse ein solches Kind mit so inniger Liebe, dass diese nicht mehr der Körper, sondern der Geist empfindet. Und dieser erkennet urplötzlich seinen Ursprung und schließet sich mit aller Gewalt dem Vater von Ewigkeit her an. Er hat in das Licht geschaut und also von Stund an auch kein Bangen mehr vor der Finsternis. Und hat der Geist einmal sich erkannt und in der ewigen Gottheit spürbar die liebevolle Annäherung empfunden und also einen Blick in himmlische Wonnen getan, so ist alles irdische Verlangen getötet, denn es erscheint, was die Welt bietet, dem Erdenkind schal und leer. Und immer nur sucht es den Zusammenschluss mit dem Heiland. Denn ich verheiße den meinen schon auf Erden unaussprechliche Seligkeit, so sie mich im Herzen tragen und der weltlichen Freuden nicht mehr achten. Amen.